mit der grotesken Geschichte von einer Nase, die zu hoch getragen sich selbstständig macht und im Rock eines Staatsrats durch die Straßen von Petersburg stolziert, gab der russische Schriftsteller Nikolai Gogol im Jahr 1836 eine Satire zum Besten, die unseren Ehrgeiz, unsere Ängste und Eitelkeiten auf hintergründige Art mitleidig und boshaft zugleich betrachtet. Der Barbier Iwan Jakowlewitsch findet beim Frühstück in seinem Brot eine Nase, die dem Kollegienassessor Kowaljow gehört, den er immer mittwochs und sonntags rasiert. Voller Angst verpackt er die Nase und wirft sie von einer Brücke in den Fluss. Kowaljow seinerseits stellt beim Erwachen entsetzt fest, dass ihm seine Nase fehlt und macht sich auf die Suche. Die Nase gilt als erstes surrealistisches Prosastück avant la lettre in der russischen Literatur. In der Hörspielinszenierung aus dem Jahr 1967 von Gerd Beermann sind unter anderem Josef Pelz von Felinau, Hans Ernst Jäger und Hans Mahnke zu hören. Die Nase. Ein Hörspiel von Klaus Kollberg nach der gleichnamigen Erzählung von Nikolai Gogol. Regie Gerd Biermann. Wie ich dich kenne, lieber Hörer, wirst du über meine nachfolgende Geschichte von der Nase des Kollegienassessors Kowaljow am Ende ungläubig lächeln und denken, der will uns wieder mal eins aufbinden, der Schelm, und glaubt gar noch, wir würden ihm solche abscheulichen Lügengeschichten abnehmen. Wodurch jedes Kind weiß, dass eine bloße Nase nicht so mir nichts, dir nichts in der Weltgeschichte herumspazieren kann. Ja, wenn ich die Sache von meinem Großväterchen erfahren hätte, der wiederum alle seine Geschichten von seinem Großvater erzählt bekommen hat und so weiter zurück, bis zu irgendeinem ganz, ganz weit zurückliegenden Urahn. Ja, dann könnte ich mir natürlich vorstellen, dass die Sache sich in Wirklichkeit ganz anders zugetragen hat. Aber, lieber Hörer, ich weiß die Geschichte ja nicht von meinem Großväterchen. Vielmehr hat sie in allen Einzelheiten unser großer Nikolai Gogol erzählt. Und damit sie nicht in Vergessenheit gerät, schwarz auf weiß niedergeschrieben. Na, und wenn er nicht die reine Wahrheit berichtet hat, dann will ich mich gerne hängen lassen. Schließlich hat er doch sogar das genaue Datum des seltsamen Vorfalls angegeben. Es war nämlich vor ungefähr 120 Jahren, am späten Nachmittag eines 22. März, in der Barbierstube auf dem Himmelfahrtsboulevard zu St. Petersburg. Der letzte von einem Rudel schönheitssüchtiger Männer hatte noch keine 2 Minuten die Frisierstube verlassen. Da war auch der Bartkratzer Iwan Jakowlewitsch schon dabei, in seiner Ofenecke zu... Du hörst es ja selbst, lieber Hörer. Es ist der Schlaf eines Gerechten. Was nämlich ein richtiger russischer Handwerksmann ist, der ist auch ein Säufer vom alten Schrott und Korn. Iwan Jakowlewitsch machte da keine Ausnahme. Und jedem einsichtigen Menschen muss es einleuchten, dass er nach durchzechten Nächten auf irgendeine Weise den verlorenen Schlaf doch wieder nachholen musste. Tja, doch wie es nun einmal so ist, du wirst solche unliebsamen Zufälle gewiss auch kennen, lieber Hörer. Iwan Jakowlewitsch hatte erst ein gutes Dutzend Schnarchtöne von sich gegeben. Da öffnete sich die Tür und hereintrat der Kollegienassessor Kowaljow. Guten Abend, Bartscherer. Schönen guten Abend, Herr Major. Du wirst jetzt denken, warum redet denn Iwan Jakowlewitsch den Herrn Kollegienassessor mit Herr Major an? Ja, es gab nämlich im großen russischen Reich ganz verschiedene Kollegienassessoren. Kowaljow hatte sich diesen Rang nicht durch Examina, sondern im Kaukasus erworben. Und das sind zwei gänzlich verschiedene Dinge. Um nun berechtigtermaßen vornehmer und wichtiger zu wirken, nannte er sich niemals schlechtweg Kollegienassessor, sondern stattdessen immer nur Major. Aus diesem Grunde befleißigte sich auch Iwan Jakowlewitsch dieser würdigen Anrede. Aber der Herr Kollegienassessor, Der Herr Major also dankte dem Bartscherer diese Ehrerbietung keineswegs mit Freundlichkeit. Du hast wohl noch nicht ausgeschlafen, Faulpelz. Wie soll ich auch ausschlafen können, wenn der Herr Major mich schon aus dem ersten Schlaf wieder herausholt? Diese Antwort des Barbiers war allerdings um keinen Deut freundlicher als die Worte des Herrn Majors. Iwan musste sich nämlich immer rechtzeitig auf eine patzige Tonart einstellen, um dem Major eine passende Antwort versetzen zu können, wenn er ihm beim Einseifen todsicher jedes Mal mit derselben Rüge kam. Jetzt sag mir doch bloß mal, Kerl, wonach deine Hände ewig stinken. Aber wonach sollen sie schon stinken? Weiß der Teufel, wo du mit deinen Griffeln immer hingrapscht. Meines Wissens habe ich seit einer halben Stunde nichts wie Seifen, Parfums und euer Gnaden Gesicht angerührt. Was? Wie die Pest stinken sie. Und wenn ich kein Mitleid mit dem schäbischen Barkratzer von Petersburg hätte, würde ich es gar nicht zulassen, dass du mir mit deinem stumpfen Messer unter der Nase herumfummelst. Unter der Nase, ja. Die Nase des Herrn Major Kowaljow ist jetzt, wie man so schön sagt, in den Mittelpunkt unseres Interesses gerückt. Aber leider, leider, lieber Hörer, muss ich dich enttäuschen. Denn hier bricht die Geschichte mitten im Satz ab. Und wir müssen uns jetzt in die Wohnung des Iwan Jakowlewitsch versetzen, als dieser einige Tage später des Morgens vom Geruch der heißen Brote aufwachte, die seine fleißige Gattin Praskowja gerade aus dem Ofen zog. Ach, was für eine gemütliche Beschäftigung ist das doch. Man steckt noch bis unter die Augen unter der warmen Bettdecke und betrachtet mit Wohlgefallen, wie Praskowja schon den Morgenkaffee bereitet und wie sie nun mit dem Messer in das warme, duftende Brot schneidet. Das Messer schneidet nicht mehr recht. Hat doch gestern noch gut geschnitten. Ja, bitteschön, wie mit einer Säge kann ich reinfahren, das Biest will nicht. Ja, dann gib mir das Messer mal mit. Ich muss sowieso eine Schere und zwei Bartmesser zum Schleifer geben. Ah, jetzt geht's wieder. Im Brot war was Hartes. Ja. Hast wohl wieder einen Span Feuerholz mit eingebacken. Oh, Feuerholz. Was fantasierst du da, du Faulpelz? Was Weißes ist drin? Ich werde es ja mal rausbohren. Na, na, was soll's schon sein? Da, da. Na, zieh dir das mal an. Na, was? Na, was ist denn? Du scher dich raus aus deinem stinkigen Bett. Sag mir, ob das ein Span Feuerholz ist. Na, zeig hier. Weiß und glatt. Außen weich. Ja, aber innen hart. Ja. Das ist ja... Ja, ja, ja. Was ist das wohl, du Schweinschwarzes? Was? Wie kommt mir diese Nase in mein Brot mehr? Was? Jesus, wahrhaftig, eine Nase. Wem hast du diese Nase abgeschnitten? Hm? Oh, du Gauner, du alter Süffel. Ich zeig dich bei der Polizei an, du Räuberkerl. Jetzt verstehe ich. Umsonst beschweren sich ja nicht so viele Kunden, dass du ihnen bei deinem Bart gekratzt, was die Nase aus dem Gesicht säbelst. Was? Ein Lärm war das, komm. Ich wickle sie in einen Lappen und versteck sie hier irgendwo in einer Ecke. So, ja, da soll sie eine Zeit lang liegen, bis ich weiß, wem sie... Und wenn mir den nächsten Tag niemand eine Nase vermisst, immer abgeschnittene Nasen herumtreiben, schimmeliger Zwieback. Aber liebst du? Du kannst auch nichts als mit dem Messer auf dem Strichriemen spazieren fahren. Zu einer richtigen Arbeit wirst du ja wohl überhaupt nicht mehr imstande sein. Du faules Luder, du taube nichts. Ich soll wohl deinetwegen Schere rein mit der Polizei bekommen. Oh, mein Bestes. Du Schmutzfink, du dummer Klotz. Ich will nichts dir doch... Nichts hast du zu wollen. Raus aus dem Haus mit der Nase. Aber liebst du? Raus damit. Aber ich will... Trag sie, wohin du Lust hast. Hier will ich nichts mehr davon sehen. Nicht einmal riechen will ich was davon. Alle Heiligen des Himmels. Er mag doch der Teufel wissen, wie sich das zusammenreimt. Wie war es denn gleich gestern, als ich nach Hause kam? War ich da eigentlich besoffen oder war ich nüchtern? Also das weiß ich wirklich nicht mehr so genau. Ja, aber wenn man es bei Licht besieht, dann kann die Sache doch gar nicht stimmen. Lieber Gott, das Brot kommt ausgebacken aus dem Ofen. Und dieser Nase sieht man es überhaupt nicht an. Sie ist frisch, als wäre sie eben erst abrasiert. Wenn ich doch nur wüsste, wem der Zinken gehört. Das ist so weißlich und zart. Ja, das muss ein besonders ehrenwerter... Der Major. Die feine Nasenspitze. Niemand anders als der Major Kowaljow. Oh Gott. Aber den habe ich doch schon vor 3 Tagen das letzte Mal rasiert. Das müsste ihm doch längst aufgefallen sein. Ich begreife das nicht. Iwan Jakowlewitsch verstummte. Der Gedanke, es möchte etwa gar die Polizei die Nase bei ihm finden und eine Untersuchung gegen ihn eröffnen, raubte ihm einfach die Besinnung. Endlich suchte er seine Kleider und die Stiefel zusammen, zog sich an, packte die Nase in ein Leinwandläppchen und begab sich auf die Straße. Lieber Gott, gib mir, dass ich ein Grab finde für diese unglückliche Nase, was sie nicht wieder eines Bürgers Auge erblickt. Gott lobt, dass es noch früh ist. Kein Mensch wird jetzt schon... Guten Morgen! Was, ich? Iwan Jakowlewitsch. Guten Morgen, Gevatter Jaromir. Ja, wohin schon so eilig? Natürlich, ich habe Eile, ja. Und wenn du wüsstest, wie eilig... In deiner Barbierstube wartet wohl der Großfürst Alexei, hä? Alexei, was? Was? Na, viel schlimmer. Wenn ich das Biest nur erst los wäre. Am Ende weiß die Polizei längst Bescheid und lauert mir auf. Gott im Himmel, und ich habe das Miststück noch in der Hand. Ich lasse es einfach fallen, hier in den Dreckhaufen. Soll es sich im Kot ersäufen. So, jetzt. Weg ist es. Hey! Was? Du hast was verloren, merkst du das nicht? Was? Ja, natürlich, ich habe was verloren. Ah, genau, im Pferdedreck. Wie bitte? Ja, das ist so komisch. Im Pferdedreck. Oh, Güte, Gott. Ich dachte schon, es wäre die Polizei. Doch man kann mich doch nicht ohne Beweise. Ich bin doch ein ehrlicher Handwerker. Gott ist mein Zeuge. Unter solchen Überlegungen bewegte sich Iwan Jakowlewitsch immer mehr auf die Isaaksbrücke zu. Dort angekommen, schaute er sich noch einmal um, ob ihm auch niemand beobachte. Dann beugte er sich über das Gelände, als interessiere es ihn lebhaft, wie viele Fische heute durch den Brückenbogen schwemmen. Und mit einem Mal, schwupp, warf er das Läppchen mitsamt der Nase in den Fluss. Gleich fühlte sich sein Herz um ein paar Zentner leichter. Doch auf einmal trat am Brückenende ein Polizeiwachtmeister in Erscheinung. Ein Mann von stattlicher Statur, mit breitem Backenbart, den Dreispitz auf dem Kopf, den Degen an der Seite, und Iwan Jakowlewitsch erstarrte, als ihm der Wachtmeister gebietend mit dem Finger winkte. Komm doch einmal her, mein Lieber. Ich? Ja, du. Ich wünsche Euer Gnaden einen schönen guten Morgen. Nichts hier von Euer Gnaden, mein Freundchen. Sag mir lieber, was du eigentlich gemacht hast, als du auf der Brücke standest. Ich? Ja, du. Ich ging an meine Arbeit, Euer Gnaden. Nämlich, ich bin Barbier. Und ich habe bloß sehen wollen, ob heute eine starke Strömung geht. Also Gott sei mein Zeuge. Lüge nicht so unverschämt. Damit kommst du bei mir nicht weit. Gib mir gefälligst Antwort. Gestatten, ich will Euer Gnaden ohne jede Widerrede 2-mal in der Woche, also wenn es sein muss, 3-mal, ganz umsonst rasieren. Ah, Bestechung. Da bist du an den Falschen geraten, mein Lieber. Allein 3 Barbiere rechnen es sich zur Ehre an, wenn sie mich überhaupt rasieren dürfen. Also erzähl mir jetzt gefälligst, was du da gemacht hast. Du wirst verstehen, lieber Hörer, obwohl Iwan Jakowlewitsch sich nicht im Mindesten erinnern konnte, dem Kollegienassessor Kowaljow die Nase abgeschnitten zu haben, bekam er bei diesen Worten des gestrengen Polizeiwachtmeisters einen so roten Kopf, dass dieser alle Ursache hatte, ihn als einen Übeltäter anzusehen und ihn mit auf die Wache zu nehmen. Indessen ist es jetzt der richtige Augenblick, dass wir uns einmal zum Eigentümer der Nase selbst verfügen, der als Angehöriger einer höheren Klasse von Mensch das Recht hatte, sich erst zu dieser späteren Morgenstunde aus dem Bett zu erheben. Das begann wie üblich damit, dass er im Bett erst einmal ausrief. Stepan! Stepan! Ja, gnädiger. Stefan, bring mir doch mal meine Unterhose und mein Hemd ans Bett. Zu dienen, gnädiger. Ah, danke. Ja, mach mir dann das Waschwasser. Ein wenig warm. Zu dienen, gnädiger Herr, das Waschwasser. Befehlen der gnädiger Herr noch etwas? Nein, danke. Du kannst dann gehen. Wie ihr befehlt, gnädiger Herr. Das heißt nein. Reich mir doch noch den Spiegel von der Kommode rüber. Ich muss doch mal nachsehen, ob der Pickel auf meiner Nase heute Nacht aufgegangen ist. Den Spiegel, gnädiger Herr, wie ihr befehlt. Ja, schön, schön, schön. Und jetzt kannst du den Vorhang aufziehen. Jawohl, gnädiger Herr. Nein. Um Gottes Willen, gnädiger Herr. Nein. Was ist? Was ist denn los, gnädiger Herr? Nichts. Nein, ich habe geträumt. Ihr seid ja ganz verstört, gnädiger Herr. Nichts, Stepan. Ich habe mich geirrt. Wie bitte? Ich habe mich geirrt. Aber warum haltet ihr denn das Kissen über euer Gesicht? Nichts. Gar nicht auf. Gnädiger Herr, habt ihr das Reis? Geh nur an deine Arbeit. Wie bitte? Wie ihr befehlt, gnädiger Herr. Aber ich glaube wirklich, ich sollte lieber... Stepan! Ja, gnädiger Herr. Stepan, ich habe eben im Spiegel eine schreckliche Vision gehabt. Aber wenn es keine gewesen ist, Stepan, wenn das, was ich gesehen habe, wirklich ist, Stepan, sieh dir mal mein Gesicht an. Oh Gott, eure Nase. Du siehst sie auch nicht? Ratschekal, weg ist sie. Du wirst jetzt denken, lieber Hörer, ach du liebe Zeit, was macht der Kollegienassessor für ein Aufsehen mit seiner Nase? Ja, wenn er vielleicht erblindet oder taub geworden wäre, ja, das wäre eine traurige Begebenheit gewesen. Aber einer Nase so nachzujammern, die ja doch zum Beispiel auf dem Fischmarkt oder im Neverhafen oder nur im eigenen Hinterhof so viele unangenehme Gerüche wahrnehmen muss, nun, das ist doch geradezu lächerlich. Aber, lieber Hörer, ich glaube, wir müssen hier doch die feineren Unterschiede von Bürger zu Bürger berücksichtigen. Denn wenn auch die Nase bei den meisten Erdenbürgern eine gänzlich untergeordnete Rolle spielt, so wirst du doch zugeben, dass es ganz besondere Exemplare von Nasen gibt, deren Qualitäten man nicht so einfach ignorieren kann. Ja, und was für einen Menschen, der gewohnt ist, die Nase immer recht hoch zu tragen, was für den der Verlust der Nase bedeutet, lieber Hörer, nun, das ist doch sonnenklar. Setzen wir einmal den Fall, Kowaljow wäre hochnäsig. Dann würden wir doch wohl kaum noch mit einer wegwerfenden Bemerkung über den Verlust seiner Nase hinweggehen können, sondern wir wären genötigt, ihn unseres tiefen Mitgefühls zu versichern und ihm gar unsere Begleitung auf der Suche nach seinem wertvollen Besitz anzubieten, nicht? Nach seiner entsetzlichen Entdeckung legte er nämlich flugs die Kleider an und machte sich auf den Weg nach, wohin eigentlich, das wusste er in der Aufregung selber noch nicht. Hey, Kutscher! Hey, Droschke, anhalten! Bedauere, euer Gnaden! Anhalten! Ehrloser Kerl, wenn der Major Kowaljow dich anruft! Ein Spitzbube seid ihr und kein Major! Sonst würdet ihr nicht euer Taschentuch vors Gesicht halten! Du Erbschlimme! Warte nur, bis ich dir mal wieder begegne, du Kerl! Voll Hader mit seinem Missgeschick eilte der Major weiter. Bald kam er an der Konditorei Kliepow vorüber, wo er häufig die liebenswürdigsten Plaudereien mit jungen Damen der hohen Gesellschaft pflegte. Und da in diesem Augenblick in ihm natürlich die Erinnerung an solche gewinnreichen und geistvollen Kaffeehausstunden wach wurde, überkam ihn plötzlich der Gedanke, es könne ja unmöglich das alles mit einem Schlag zu Ende sein. Und überhaupt gäbe es doch nichts Unsinnigeres, als dass ein Mensch seine Nase verliere, ohne etwas davon gemerkt zu haben. Er habe an diesem Morgen sicher nur einen bösen Traum gehabt. Und gewiss sitze seine Nase heute wie je mitten in seinem Gesicht. So ganz überzeugt war er allerdings davon noch nicht, als er vor dem Etablissement dem Oberkellner des Cafés begegnete. Schönen guten Morgen, Herr Major. Haben der gnädige Herr wohl geruht? Unruhig, schlecht geträumt. Oh, gnädiger Herr, eine Tasse Kaffee dürfte bestimmt gut tun. Gleich. Ich muss mir nur gerade die Krawatte richten. Ich glaube, sie ist ein wenig verrutscht. Ja, aber bitteschön, wir haben doch drinnen einen Spiegel. Schon gut. Ich schaue gerade um die Ecke ins Fenster. Ich bin darin eigen. Wissen Sie, sowas macht man nicht vor Zeugen. Ja, aber es ist windig an der Ecke. Und Herr Major haben doch anscheinend einen tüchtigen Schnupfen. Euer Taschentuch. Schon recht. Danke. Wie Herr Major wünscht. Schaut jemand her? Niemand. Gott sei es gepriesen. Da kann ich mich ja überzeugen, dass die Nase... Nein, sie ist weg. Der Teufel soll den Dreck verstehen. Nichts von einer Nase. Nicht einmal die dazugehörigen Löcher. Bloß eine furchtbar dumme, langweilige, glatte Fläche, wenn wenigstens etwas anderes da wäre. Aber einfach nichts. Der Kollegienassessor biss sich wütend auf die Lippe und schritt entschlossen weiter, ohne sich, wie es sonst seine Gewohnheit war, nach irgendeinem Menschen, ja nicht einmal nach den Damen der feineren Gesellschaft, umzuschauen. Doch wie er so daherschritt mit dem Taschentuch vor dem Gesicht, da überholte ihn plötzlich eine vornehme Kalesche. Sie hielt einige Schritte vor ihm an, ein Diener in Livree sprang herab, öffnete den Schlag und zum Entsetzen des Herrn Major entstieg der Kalesche in Staatsuniform. Die Nase! Meine Nase! Befehlen Eure Exzellenz zu warten. 3 Minütchen und ich bin wieder hier. Alle Heiligen! Bis gleich also. Bin ich ein Geist oder habe ich eine Halluzination? Meine Nase? Die mir noch gestern ordnungsgemäß im Gesicht saß? Meine Nase läuft hier in der Gala-Uniform eines zaristischen Staatsrates umher? Das ist doch eine unerhörte Beleidigung eines Ehrenmannes! Du wirst dem Major, lieber Hörer, bei jeder Silbe seines empörten Selbstgesprächs recht geben. Hier lag ein so krasser Fall von Verletzung der guten Sitten vor, wie er gewöhnlich nur mit einer Forderung auf schwere Pistolen beantwortet wurde. Jedoch genau besehen, was würde es dem Major nützen, wenn er im Duell seine eigene Nase erschießen würde? Überdies war er noch ganz benommen von dieser unerhörten Begegnung, dass er nicht einmal Worte fand, als seine Nase nach ihrer kurzen Visite das Haus verließ, das er soeben betreten hatte, und ihren Diener wie ihren Kutscher zur eiligen Weiterfahrt antrieb. Los, weiter zum großen Basar! Mit langer Nase blickte der Major, aber nein, das ging ja gar nicht mit langer Nase. Nein, ich wollte sagen, wie versteinert blickte der Major zunächst der davonfahrenden Kalesche nach, bis es ihm plötzlich beifiel, dass der große Bazar ja gar nicht so weit entfernt war. Er nahm, wie man sozusagen pflegt, seine Beine in die Hand und rannte so schnell er konnte hinter der Kalesche her. Er sah auch wirklich, wie sie vor dem großen Bazar Halt machte und konnte beobachten, wie sich die fragwürdige Person in der Staatsuniform, begleitet von ihrem Lakaien, dort hineinbegab. Kurz darauf erreichte er selbst den Bazar und drängte sich wütend durch das Spalier der alten Bettelweiber. Gutes Weib, kannst du mir sagen, wo hier eine Person in der Uniform eines Staatsrates gegangen ist? Herrchen, da musst du einfach deiner Nase nachgehen. Meine Nase? Wie bitte? Ach so, ja, das Taschentuch. Ach, beste Frau, aber du weißt gewiss, wo hier ein Staatsrat mit einem Dreimaster mit Schwanenflaumbesatz gegangen ist. Ach, du möchtest ihm wohl die Tasche leeren, du schmutziger Strauchdieb. Nicht einmal dein Gesicht wagst du am Tageslicht zu zeigen. Aber ich bitte dich, beste Frau, du spottest. Pack dich, sag ich dir, du Beutelschneider. Gott im Himmel, wer bin ich denn, dass diese Dreckmäuler so über einen Major lästern dürfen, ohne dass er sich wehren kann? Wenn ich doch bloß einen Dreimaster erkennen könnte. Hey, drängel dich so, du Lümmel. Scher dich weg, du Flegel. Was bist du, schießt den Janko Jegorowitsch an den Flegel? Unverschämtheit, ein Lümmel. Was will der Kerl hier eigentlich? Bitte, lieber Bruder, lass mich weiter. Ich meinte es ja nicht so. Oh, Mist, Fink, so etwas. Da ist sie ja, meine Nase. Von oben bis unten ein fertiger Staatsrat. Nicht einmal der Säme schlägt eine Pantalon fehlt. Aber warte nur, du feiner Herr. Mein Herr! Sie wünschen? Mein Herr, ich finde es sonderbar. Mir scheint, Sie sollten doch eigentlich wissen, wo Sie hingehören. Und plötzlich treffe ich Sie hier. Na und? Verzeihung, ich verstehe kein Wort von dem Zeugs, was Sie da reden. Erklären Sie sich freundlich deutlich, ja? Natürlich muss ich das erklären. Doch vor allem bin ich Major. Sie geben mir doch wohl selber zu, dass es sich aus diesem Grunde schon für mich durchaus nicht schickt, so ohne Nase in der Welt herumzulaufen. Ja, und? Eine x-beliebige Hansiererin, die auf der Auferstehungsbrücke mit geschälten Apfelsinen handelt, mag sich ohne Nase wohl noch ganz gut behelfen. Ich aber, der ich drauf und dran bin, eine höhere Staatsstellung und der ich dazu mit einer Menge Damen von sehr hohem Stand und Rang gesellschaftlich verkehre, ich komme häufig zu Staatsrätin Schächter. Ja, wie und, ja, und auch sonst in viele Häuser. Urteilen Sie doch selber, mein Herr. Ich weiß wahrhaftig nicht... Das scheint mir auch so. Betrachten wir die Sache doch vom Standpunkt der Ehre und der Moral. Da müssen Sie doch wohl selbst begreifen. Ehrlich gesagt, ich begreife überhaupt nicht. Sie sind doch meine eigene Nase. Mein Herr, Sie täuschen sich. Sie täuschen sich. Ich bin ich selber. So? Und außerdem verstehe ich nicht ganz, inwiefern Ihre Beziehungen zwischen uns abhalten sollten. Nach den Knöpfen Ihrer Uniform zu schließen, gehören Sie ja überhaupt zu einem anderen Ressort als so. Ich. Sie werden gestatten, dass ich mich jetzt empfehle. Aber mein Herr, Sie können doch nicht einfach, mein Herr. Hallo, hallo. Weg ist der hochmütige Klotz. Leugnet noch meine Nase zu sein. Impertinenter Kerl. Da steht ja die Frau Generalin Jepjerew, wenn sie mich nur nicht gehört hat und wenn sie mich doch nicht sähe, mit dieser stupiden Steppe im Gesicht. Die Verzweiflung des Majors hatte einen Grad erreicht, dass er sich nach diesen unangenehmen Begegnungen im Bazar wieder auf die Straße stürzte, wie einer, der nicht nur seine Nase, sondern den ganzen Kopf verloren hat. Es war ausgerechnet noch, als geschehe es dem Major just zum Ärger, ein wundervoller, sonnenheller Tag. Der Neva-Boulevard war überfüllt von Menschen. Ein wahrer Blumenkatarakt aus lauter Damenroben wogte über die ganze Breite des Trottoirs, von der Anitschkin-Brücke bis zur Polizeibrücke hin. Und da, dort drüben auf der anderen Seite, ging der Hofrat Jurkin von der obersten Finanzbehörde des Reiches. Und dort kam, Gott, wenn er nur nicht herschaut, Jarischkin, Kowaljows intimster Freund, der im Senat Kanzleivorsteher war. Und da, alle Teufel, 10 Schritt vor ihm, ein anderer Major, der sich wie er den Assessortitel auch im Kaukasus geholt hatte. Hallo, liebster Kowaljow! Hol mich der Teufel! Gut, dass ich dich treffe. Wieder! Troschke, Troschke! Sind Sie frei? Du Befehl, Gnädiger. Gottlob, fahren Sie los, fahren Sie los. Aber Kowaljow! Fahren Sie los, fahren Sie los. Wohin? Dem bin ich entwischt, lieber Gott. Das ist ja mal gut gegangen. Wohin wollen, der Gnädiger? Ja, wohin? Fahr zum... Fahr, was das Zeug hält. Ich bin sehr eilig. Wenn ich nur wüsste, wohin... Wohin, Mann, geradenwegs zum Teufel. Ja, zum Polizeidirektor. Nun, lieber Hörer, du hättest bestimmt den gleichen Weg gewählt. Wer ist schließlich zuständig, wenn einem etwas abhanden kommt? Die Polizei. Und wer ist zuständig, wenn sich jemand verbotenerweise die Uniform eines Staatsrates anlegt? Die Polizei. Und wenn ein Betrüger im großen Bazar einen Kollegienassessor und vollends einen, der sich diesen Rang im Kaukasus erworben hat, vor aller Öffentlichkeit beleidigt, niemand anders als die Polizei. Denn wenn es irgend Menschen möglich ist, dann bringt diese Behörde der öffentlichen Ordnung alles wieder in die Reihe. Sie wünschen, gnädiger Herr? Ich bin der Major Kawajow. Ich muss sofort den Herrn Polizeidirektor sprechen. Wenn Sie sich gütigst an die Kanzlei Zimmer 5 im Parterre wenden wollen. Ja, ja, danke. Womit kann ich dienen? Kawajow, Major Kawajow. Ich bitte Sie, mich sofort beim Herrn Polizeidirektor anzumelden. Ach so, ja, das wird jetzt kaum möglich sein. Es ist aber sehr dringend und von äußerster Wichtigkeit. Das glaube ich schon, aber der Herr Polizeidirektor ist soeben von seinem Mittagsmahl zurückgekehrt. Ja, ja. Und da pflegt er sich gewöhnlich ein wenig auszuruhen. Es tut mir äußerst leid, aber ich habe einen Fall, der unter keinen Umständen Aufschub duldet. Ja, ich werde sehen, was sich möglich machen lässt. Bitte. Ausruhen. Unerhört, wenn jemandem seine Nase gestohlen ist. Eine Frechheit von diesem Kanzlisten, einem Major, ja, so etwas. Also, ja? Der Herr Direktor lassen ausrichten, dass es ihm unendlich leid tue, augenblicklich gerade mit einer äußerst dringenden Angelegenheit beschäftigt zu sein. Ich bitte Sie, das ist doch... Er bittet Sie, sich zunächst mit der zuständigen Unterabteilung ins Benehmen zu setzen. Gott im Himmel, für meine Nase, eine Unterabteilung. Um was für einen Fall handelt es sich denn, wenn Sie mir die Frage gestatten? Mir ist meine Nase abhanden gekommen. Aha, Ressortfundbüro, Zimmer 12. Aber ich bitte Sie, sie ist mir doch... Also, wie soll ich sagen... gestohlen worden. Ach so, das ist etwas anderes. Einbrüche und Diebstähle, Zimmer 115, dritte Etage. Aber verstehen Sie denn nicht, es handelt sich doch um meine Nase. Ja, was wollen Sie denn? Ist Ihnen die Nase nun gestohlen worden oder nicht? Ja, natürlich, natürlich. Na also, ich sage es Ihnen ja. Zimmer 115, dritte Etage. Ja, Gott, oh Gott, so etwas. Entschuldigen Sie, ist dies das Büro für Diebstähle? Für Einbrüche und Diebstähle, gewiss. Womit kann ich Ihnen dienen? Ich bin der Major Kawajow. Ich möchte einen besonderen Fall zur Meldung bringen. Und das wäre, mein Herr? Mir ist heute Nacht auf unerklärliche Weise meine Nase gestohlen worden. Ihre Nase? Ja. Sehen Sie mal her. Was Sie nicht sagen. Tatsächlich. In der Verfolgung dieser Sache ist aber nun größte Eile geboten. Ich habe nämlich vor einer Stunde im großen Bazar... Ja, mein Herr, ich muss Ihnen zu meinem größten Bedauern sagen, dass wir Ihnen da nicht dienen können. Was? Sie müssen sich in dieser Angelegenheit an die Abteilung für Körperverletzungen wenden. Wie bitte? Abteilung für Körperverletzungen. Ja. Ja. Aber die Sache eilt doch. Ja. Ja. Bedauere aufrichtig die Vorschriften. Ja. Ja. Und wo muss ich da hin? In Zimmer 38, erste Etage. Also wieder runter? So leid es mir tut. Ach Gott. Verzeihung. Hier bin ich doch richtig. Mir ist etwas gestohlen worden. Nein, Zimmer 115, Unterabteilung für Einbrüche. Aber nein, doch, es handelt sich um meine Nase. Ganz egal, ob Nase oder Geldbörse, für Einbrüche und Diebstähle ist Zimmer 115. Mein Herr, ich komme gerade von Zimmer 115. Ihr Kollege von dort hat mich an Sie weiterverwiesen. Das verstehe ich nicht. Wenn Ihnen doch was gestohlen ist. Aber Mann Gottes, wenn mir jemand die Nase absäbelt, dann gehört das doch wohl in das Ressort Körperverletzung. Oder wollen Sie das etwa in Abrede stellen? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt, mein Herr? Bedenken Sie doch, wie viele Körperverletzungen täglich in Petersburg passieren. Ja, da kann ein Kanzleibeamter doch unmöglich in jeder Minute also den gleichen Scharfsinn aufbringen. Besonders, wenn es sich um so komplizierte Fälle handelt wie Ihre Nase. Lassen Sie sich doch die Angelegenheit einmal erklären. Ich bin nämlich außerordentlich in Eile. Moment. So, also... Ja. Name? Kawajow. Major Kawajow, oder besser gesagt, Kollegienassessor. Ich bin nämlich nicht... Ja, was nun, Major oder Kollegienassessor? Also schreiben Sie also am besten Kollegienassessor. Ja. Kawajow. Kollegienassessor. Wohnhaft? Gartenstraße, jawohl. Wann passierte die Sache? Heute Nacht, aber das ist doch ganz egal. Diese Nacht vom 24. zum 25. 25. März 1855. Und Sie sagten, die Nase wurde Ihnen abgesäbelt? Ja, Jemine, abgesäbelt oder abgeschnitten, das weiß der Teufel. Ganz wie Sie wollen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, wenn Sie nicht genaue Angaben machen, dann kann ich Ihnen unsere Unterstützung nicht zusagen. Oh Gott. Also, es geschah mit einem Säbel. Ja, doch, mit einem Säbel. Ein Säbel. Es war ein Säbel. Mit einem Säbel. Verflucht nochmal, was schreibt sie denn da jetzt so lange? Weiß der Teufel, vielleicht war es auch mit einem Türkenschwert. Mein Herr, ich verbitte mir, diese Art mit einem Kanzleibeamten der städtischen Polizeidirektion zu verkehren. Es ist doch jetzt ganz käse egal, womit das Verbrechen begangen worden ist. Wichtig ist allein, viel wichtiger ist doch, dass ich meine Nase vor 20 Minuten auf dem großen Basar in der Uniform eines Staatsrates erblickt habe. Ich bin überzeugt, dass diese Nase nicht mindestens dazu berechtigt ist. Aber mein Herr, warum machen Sie dann erst in der Unterabteilung für Körperverletzungen solche Szenen? Ihr Fall gehört ja in die Kompetenz der Unterabteilung für Bestechung und Betrug. Diese Unterabteilung war natürlich wieder im dritten Stockwerk. Aber ich möchte dir, lieber Hörer, ersparen, Zeuge der sämtlichen Enttäuschungen und Kaltschnäuzigkeiten zu sein, die Major Kowaljow noch in der Petersburger Polizeidirektion erlebte. So viel sei gesagt, dass er von der Unterabteilung für Bestechung und Betrugsfälle noch weiter zur Unterabteilung für Beleidigungsfälle und weil er dort nicht in der Lage war, einen Zeugen der Begegnung mit seiner Nase im großen Bazar beizubringen, zur Untersuchungskommission für besondere Kriminaldelikte geschickt wurde. Dort bekam er nur zu hören, dass dergleichen in den Akten der Stadt noch niemals vorgekommen sei. Und dass die Polizeivorschrift den Fall gar nicht vorsehe. Man sehe sich daher bedauerlicherweise außerstande, dem Herrn Major in dieser Angelegenheit dienlich sein zu können. Was blieb dem Major da noch anderes übrig, als sich nach anderthalb Stunden Lauferei kreuz und quer durch das ganze Gebäude nochmals persönlich in die Kanzlei des Herrn Polizeidirektors zu begeben? Haben Sie Ihre Meldung an die Unterabteilung für Einbrüche und Diebstähle erstattet? Ich möchte Sie doch nochmals herzlichst ersuchen, wenn Sie die Freundlichkeit haben würden. Ich bin nämlich der Major... Kowaljow. Wie? Kowaljow. Ja, Kowaljow. Sie sagten es schon vorhin. Und da möchte ich doch bitten, mich nochmals gütigst bei dem Herrn Polizeidirektor anmelden zu wollen. Ich muss Sie sehr enttäuschen. Der Polizeidirektor ist soeben fortgegangen. Was? Er pflegt stets nach dem Tee ein Stündchen auszufahren und die frische Luft zu genießen. Er ist fort. Eine halbe Minute früher und Sie hätten das Vergnügen gehabt, ihn anzutreffen. Niemand wird bestreiten können, dass ein Polizeidirektor ein so schweres und verantwortungsreiches Amt hat, dass er einen berechtigten Anspruch darauf erheben kann, einmal am Tage für ein Stündchen Erholung zu suchen. Dass dies jedoch gerade in dieser Minute geschehen musste, war dazu angetan, im Major den letzten Rest an Vertrauen in die städtische Ordnungsbehörde zu zerstören. Wer in der Welt sollte ihm aber helfen können als die Polizei? Doch als er sich fast gänzlich erschöpft, wieder in die gemietete Droschke setzte, dadurch fuhr es ihn plötzlich, dass sich bei Verlustfällen ja alle Welt der Zeitung bediente. Und da ihn überdies der entsetzliche Gedanke überkam, dass die unverschämte und verbrecherische Nase vielleicht nach der Begegnung mit ihrem Besitzer auf eine Flucht aus der Stadt sinnen könne, trieb er seinen Kutscher wild an und schlug ihm während der Fahrt mit der Faust beständig in den Rücken. Schneller, schneller! Du Schuft, mach, dass du vorankommst mit deinen geilen Gauner, du! Aber gnädiger Herr, die armen Tiere... Wie du gefällst, deine Schittmann antreiben, du! Ja, doch, aber wohin denn jetzt? Geradeaus natürlich, du Hund! Was heißt geradeaus, wenn sich hier doch die Straße teilt, rechts oder links? Zu Petersburger Anzeiger, Dummkopf! Also links. Wo werden hier Annoncen angenommen? Übrigens, guten Tag. Habe die Ehre. Ich will eine Annonce in die Zeitung setzen. Ich möchte bitten, es handelt sich um einen Diebstahl oder vielmehr um einen Schurkenstreich. Wie die Geschichte zusammenhängt, ist mir vollständig unklar. Setzen Sie doch bitte in die Zeitung, dass jeder, der mir den Gauner wieder vor die Augen bringt, eine entsprechende Belohnung zu erwarten hat. Darf ich um Ihren Namen bitten? Nein, nein, wozu denn meinen Namen? Den gebe ich nicht an. Das geht unmöglich. Ich habe ja so viele Bekannte. Da ist die Staatsrätin Schechtarjow und die Oberstin Patochin. Wenn das denen zu Ohren kommt, oh Gott, nein, da soll man mich davor bewahren. Schreiben Sie doch einfach einen Kollegen... Assessor oder noch besser einen Major. Es handelt sich da wohl um einen Leibeigenen, der Ihnen entlaufen ist. Wieso denn Leibeigener? Das wäre noch lange nicht das Schlimmste. Nein, meine Nase ist mir... Nase. Sonderbaren Namen hat die Person. Und die hat die eben genannte Nase einen größeren Betrag entwendet. Ach, wenn ich sage Nase, dann heißt das doch, Sie fassen das vollkommen irrig auf. Verstehen Sie, meine Nase, meine eigene Nase ist verschwunden. Wohin? Das weiß der liebe Gott, der Teufel treibt da einfach seinen Spaß mit mir. Auf welche Weise ist sie denn verschwunden? Ehrlich gesagt, ich verstehe dich gar nicht. Ja, was denn ich auf welche Weise? Tatsache ist vor allem, dass sie jetzt in der Stadt spazieren fährt. Wie bitte? Und sich für einen Staatsrat ausgibt. Was Sie nicht sagen. Und darum bitte ich Sie, in Ihre Zeitung an gut sichtbarer Stelle eine Annonce einzurücken, des Inhalts, dass in jeder, dem meine Nase in den Weg kommt, diese ohne Säumen festzunehmen und an mich abzuliefern, aufgefordert wird. Eine Annonce solchen Inhalts kann in unser Blatt nicht aufgenommen werden. Wieso? Warum? Darum. Wenn jeder annoncieren wollte, dass ihm seine Nase davongelaufen sei, wo die Leute doch ohnehin schon so oft schimpfen, wir brächten so viel Unsinn und Zeitungsenden. Wenn aber meine Nase wirklich fort ist. Dann würde ich zu einem Doktor gehen, nicht zu einer Zeitung. Es soll ja Ärzte geben, die einem falsche Nasen in jeder nur gewünschten Form ansetzen können. Ja? Ja. Außerdem bin ich der Überzeugung, dass Sie ein ganz gerissener Halotri sind und Ihre Späße mit den Leuten treiben. Ich schwöre es Ihnen, bei allem, was mir heilig ist, und bitte, wenn Sie wollen, kann ich es Ihnen auf der Stelle zeigen. Ja, wenn es Ihnen keinen großen Umstand verursacht, interessieren würde es mich natürlich schon. Bitteschön. Wenn Sie einmal herschauen wollen. Ja, Momentchen, pardon. Ich will mir dazu mal die Brille aufsetzen. Bitte. Derlei Kuriositäten begegnen einem schließlich nicht alle Tage. Ganz wie Sie belieben. So. Oh, wahrhaftig, ist äußerst sonderbar. Nicht wahr? Ja, wirklich. Die Stelle ist ganz glatt. Ja. Glatt wie ein Nudelbrett. Ja. Ich möchte sagen, unwahrscheinlich glatt. Nun können Sie wohl nicht mehr bestreiten, dass die Annonce aufgenommen werden muss. Ich werde Ihnen ganz besonders dafür dankbar sein und freue mich aufrichtig, dass mir dieser sonst sehr wenig angenehme Zufall das Vergnügen Ihrer persönlichen Bekanntschaft schenkte. Ja, in die Zeitung setzt sich so etwas selbstverständlich leicht. Bloß, ich weiß nicht, was Ihnen das nützen sollte. Wieso? Ja, wenn es denn durchaus gedruckt sein muss, dann übergeben Sie es doch am besten irgendeinem federgewandten Journalisten. Was? Ja, der könnte es als ungewöhnliches Naturspiel schildern. Aber mein Verehrtester, ich bin doch Major. Ich kann doch unmöglich... Zum Beispiel gebe es einen netten Artikel im vermischten Teil des Nordischen Familienblattes unter der Sparte Belehrendes für unsere Jugend oder auch aus Natur- und Geisteswelt. Oh Gott, meine Nase als Belehrungsobjekt. Oh, bitte, nehmen Sie doch eine Prise Schnupftabak. Ich nehme das immer, wenn ich Aufregungen gehabt habe. Was? Ja, das ist auch gut bei Kopfschmerz und Hämorrhoidalbeschwerden. Mein Herr, ich finde Ihre Scherze völlig deplaziert. Sehen Sie nicht, dass ich gerade das nicht habe, was man zum Schnupftabak braucht? Ach so. Der Teufel hole Ihren Schnupftabak, selbst wenn Sie mir statt Ihrem hundsgemeinen Brasilien köstlichsten Rapé anbieten würden. Oh. Aufs Höchste indigniert gab der Major nun auch diesen Versuch zur Wiedererlangung seiner Nase auf und verfügte sich ohne Verzug nach Hause, obwohl ihm der Gedanke geradezu widerlich war, ohne irgendein greifbares Ergebnis wieder von seinem Ausgang zurückzukehren. Der Zeitvertreib, den zu Hause sein Diener Stepan vom Ledersofa aus betrieb, war überdies keineswegs dazu angetan, ihn versöhnlicher zu stimmen. Bitte schön. Zwei Finger daneben. Pui. Schon näher dran. Pui. Ah, Trefferwanzenflecke. Pui. Pfui, Teufel, da spritzt ja die Hälfte zurück. Pui. Schweinepilz, was treibst du denn da? Oh. Spuckst hier seelenruhig gegen die Decke, wenn dein Herr ohne Nase nach Hause kommt? Nichts als Allotria hat der Schmarotzer im Kopf. Der gnädige Herr zu dienen. Was befehlen der gnädige Herr? Wie befinden sich der gnädige Herr? Die Nase ist... Ach, wenn ich nur wüsste, wie ich das Biest wieder herschaffe. Leg jetzt ordentlich Holz aufs Feuer, ich will mich ausruhen. Zu dienen, gnädiger Herr. Eure Stube ist bereits gerichtet. Oh. Endlich sitze ich wieder mal. Die Lauferei den ganzen Tag. Und alles für die Katze. Oh, großer Gott, womit habe ich nur mein Unglück verdient? Wenn mir die Nase im Kriege abgehauen wäre oder meinetwegen im Duell. Aber dass sie so einfach über Nacht davon ist, ohne Grund, für nichts und wieder nichts. Nein, nein, nein. Die ganze Geschichte kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Da hat jemand, der mir nicht gut will, ein paar alte Weiber angeworben, die mir die Nase schlank weg aus dem Gesicht weghexen sollten. Jemand, der mein angenehmes Äußeres zerstören wollte. Eifersucht. Ja, das ist das Motiv. Aber wer könnte denn... Oh, dass ich daran nicht schon früher gedacht habe. Die Oberstin Patocci, natürlich. Um ihr Leben gern hätte sie mich als ihren Schwiegersohn begrüßt. Alle Tugenden ihres Freundin Tochter in Ehren. Aber eine solche infame Art der Rache zu wählen, nein, das hätte ich doch mein Lebtag nicht von der Frau Oberstin erwartet. Wer ist das? Oh Gott, wo ist mein Taschentuch? Bin ich hier richtig bei Kollegin Assessor Kavaljow? Gewiss, Herr Wachtmeister. Herein, hier bin ich, Major Kavaljow. Ja, bitte? Polizeiwachtmeister Turkin. Ja, na? Dem Herrn Assessor ist doch seine Nase abhanden gekommen. Jawohl. Ist schon gefunden. Was sagen Sie? Ist bereits wieder gefunden. Sie Himmelsbote, ja, wie haben Sie denn, wo war sie denn? Durch einen sonderbaren Zufall. Sie wurde gerade noch im Augenblick der Abreise erwischt. Abreise? Heiliger Bimmer, das wäre ja entsetzlich geworden. Wohin wollen Sie? Ja, sie war schon im Begriff, in die Diligence nach Riga einzusteigen. Riga? Und führte einen Pass bei sich, der vor einiger Zeit fälschlicherweise auf einen höheren Staatsbeamten ausgestellt worden war. Natürlich auf einen Staatsrat. Das Sonderbare ist, ich habe sie anfänglich auch für einen richtigen Herrn gehalten. Nein. Na, Gott sei Dank hatte ich meine Brille mit. Und da sah ich natürlich gleich, es war bloß eine Nase. Na, oh Gott, Sie sind ja ein Prachtkerl, sind Sie hier ein Hero der öffentlichen Ordnung. Danke. Aber wo ist sie denn jetzt? Ich will doch gleich los. Nur ruhig, Blut. Ich weiß, dass Sie sie schwer entbehren können. Ich habe sie gleich mitgebracht. Zeigen Sie. Sehr sonderbar ist noch das eine. Ja? Der Rädelsführer der Sache scheint ein verbrecherischer Bartkratzer vom Auferstehungsboulevard zu sein. Ach. Ja, der Kerl, der brummt jetzt im Polizeigefängnis. Wir hatten ihn geschnappt, als er so verdächtig an der Neva-Brücke herumschlich. Großartig, großartig. Darf ich Ihnen nun Ihr Eigentum wieder aushändigen? Ja, bitte. Da ist sie. Wirklich. Sie ist. Nicht einmal der Pickel auf der linken Seite fehlt. Ach, Herr Oberwachtmeister, trinken Sie doch gleich ein Tässchen Tee mit mir. Nichts wäre mir willkommener, doch leider ist das ausgeschlossen. Ich muss sofort zum Zuchthaus. Ins Zuchthaus? Übrigens, bei den teuren Lebensmittelpreisen heute, ich habe dazu noch meine Schwiegermutter, was die Mutter meiner Frau ist, bei mir und die Kinder. Ja. Mein Elster ist sehr begabt, aber leider fehlen mir die Mittel, ihn aufs Gymnasium hier, zu... Hier, nehmen Sie diesen Ruben, mehr habe ich leider nicht bei mir. Aber bitte schön, Herr Kollegin Assessor. Major. Sie sind so gütig. Nicht der Rede wert. Dankeschön, Herr Major. Sie sollen aber nicht meinen, dass ich nur deswegen die Nase... Nein. Dankeschön. Ich habe meine Nase wieder. Der Herr Major lachte, als wäre die ganze Geschichte ein komischer Angsttraum gewesen, von dem er endlich erwacht sei. Doch nichts auf Erden ist von langer Dauer. Zwar hatte der Major nun seine Nase wieder, aber allmählich ging ihm auf, dass die Sache doch noch nicht so ganz wieder im Lot war. Herrgott, wenn sie nun nicht hielte... Stepan. Gnädiger Herr. Halt mir den Spiegel vor. Zu Befehl, gnädiger Herr. Na, komm schon. Ist so recht. Höher, Kerl. Noch höher. So? Schafskopf, halt den Spiegel doch nicht so schief. Ich will mir doch nicht die Ohren anglotzen. Verzeihung, gnädiger Herr. So, ja, na endlich. Ich will mir jetzt die Nase wieder ansetzen. So. Jetzt muss sie richtig sitzen. Sie hält dich das Luder. Aber, gnädiger Herr. Quatsch nicht, gnädiger Herr. Halt den Spiegel gerade. Zu Befehl, gnädiger Herr. Ich glaube, man muss sie ein wenig anhauchen. So. Dieses verdammte Biest sitzt nicht. Wo ist sie denn nun hingepurzelt? Wird wohl... Und dann Kanapé liegen. Na also, such sie. Nein, nicht zu sehen. Geh mal weg da, du Nichtsnutz, du! Aber, gnädiger Herr, da fällt das Biest ja gerade von eurem Schoß. Was? Na, endlich! Was sagtest du eben zu meiner Nase? Gnädiger Herr. Bist du von allen Teufeln besessen, meine Nase Biest zu nennen? Pardon, gnädiger Herr, das ist mir einfach so entwischt, wie wenn ich gerülpst hätte. Na, komm jetzt her. Leg den Spiegel weg. Ich fasse die Nase jetzt mit beiden Händen an, damit sie an allen Stellen gut anliegt. Und du drückst sie fest gegen mein Gesicht. So. Sitzt sie so richtig? Zu Befehl, gnädiger. Ein wenig mehr nach links. Hm? Jetzt? Ja, gut. Keine Stelle, die drüber hinaussteht? Nein. So. Nun drück zu. Fester. So. Und jetzt lass los. Das mistige Dreckstück hält nicht. Nochmal, Stepan. Diesmal hau ein bisschen mit der Faust drauf. Sitzt sie richtig? Akkurat, gnädiger. Erst einen kleinen Schlag vorher, damit du die Richtung hast. Ja, so. Und jetzt? Au! Himmel, bist du von allen guten Geistern verlassen, mich derart zu vermöbeln? So war der Sache also nicht beizukommen. Es blieb nichts übrig, als einen Arzt kommen zu lassen. Ihm trug der Herr Major die ganze Geschichte noch einmal umständlich vor, einschließlich der sämtlichen Beleidigungen der Nase selbst. Denn vielleicht war dem Arzt ja schon ein ähnlicher Fall begegnet. Wollen Sie mal den Kopf nach links beugen? Ja, so. Ja, so. Und nach rechts. So. Tja, gar nichts zu machen. Wie? In dieser Sache ist nichts zu machen. Ach, das ist ja lieblich. Sie als Arzt sagen, da sei nichts zu machen? Wir lassen es am besten, wie es ist. Und ich soll ohne Nase bleiben? Es wird andernfalls viel schlimmer. Schlimmer als es ist, kann es nicht werden. Das ist ja, weiß der Teufel, wie ich sagen soll. Kann ich mich überhaupt noch irgendwo mit dieser Fratze zeigen? Natürlich könnte man die Nase wieder ansetzen. Ja? Wenn es sein muss, setze ich sie Ihnen auf der Stelle wieder an. Bitte, aber Sie dürfen bitte, überzeugt bitte, sein, bitte. Es wird dadurch für Sie nur noch schlimmer. Ich habe viel Verkehr in feinen Kreisen. So. Zwei Einladungen allein für heute Abend. Ich bin befreundet mit der Staatsrätin Schächter-Jorf und auch die Oberstin Patronin. Allerdings, wie sich die Letztere in diesem Fall benommen hat, mit ihr verkehre ich nur noch durch die Polizei. Ach, lieber Herr Doktor, bitte tun Sie mir die Liebe. Gibt es denn gar kein Mittelchen? Befestigen Sie sie, so gut es geht. Herr Kollegin Assessor. Bloß irgendwie mit der Halbbekleidung. Aber ich sage Ihnen doch... Ich kann Sie in gefährlichen Momenten zur Sicherheit ja immer mit zwei Fingern schnüpfen. Mein lieber Herr... Da ich nicht tanzen kann, werde ich Sie auch nicht durch heftige Bewegungen gefährden. Und was das Honorar betrifft, so Herr dürfen Kavalkow, Sie versichert sein. Ich sage ja, ich könnte Ihnen die Nase wieder Ihnen ansetzen, aber ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass es dadurch bedeutet, immer würde. Lassen Sie die Natur sich selber helfen. Auf der Bank von Russland habe ich Geld. Waschen Sie sich die Stelle möglichst oft mit kaltem Wasser. Ja. Dann dürfen Sie überzeugt sein, dass Sie ohne die Nase ebenso gesund sein werden wie mit Ihrer Nase. Aber mein Herr, verstehen Sie denn nicht? Ich will noch die Nase. Wenn ich Ihnen raten darf, so legen Sie die Nase in ein Einmachglas voll Spiritus. Was noch besser ist, Sie fügen außerdem hier einen Suppenlöffel Franzbranntwein und lauwarmen Essig hinzu. Was? Dann können Sie ein schönes Geld erzielen. Was? Mit meiner Nase? Ich bin selber bereit, die Nase zu erwerben, falls Sie nicht übertriebene Forderungen stellen. Lieber soll sie zugrunde gehen. Sie ist mir ohnehin schon ganz verleidet. Jeder von uns sagt sich jetzt freilich, dass es für den Major das Natürlichste von der Welt gewesen wäre, einen anderen Arzt zu Rate zu ziehen. Aber der Major hatte nach so vielen entwürdigenden Erlebnissen an einem Tag begreiflicherweise nicht im Mindesten mehr die Konzentrationskraft, um noch logische Entschlüsse zu fassen. Was blieb schließlich dem Herrn Major Kowaljow noch übrig, als sich nach diesem schrecklichsten Tag seines ganzen Lebens zur Ruhe zu begeben, nachdem er seine dumme und an dem Geschehen zweifellos nicht ganz unschuldige Nase in seine Geldkassette eingeschlossen hatte? Während der nächsten Tage verbreitete sich das Gerücht von diesem seltsamen Ereignis wie ein Lauffeuer durch die ganze Hauptstadt. Wer daher in diesen Tagen auf dem Neva-Boulevard spazieren ging, der hörte im Vorbeigehen nichts als Geraune und Gelächter über die Nase des Herrn Kollegienassessors Kowaljow. Man sagt sogar, dass der Zar persönlich die Nase zu einer Audienz empfangen und ihr einen Ministerposten angeboten hat. Darf man fragen, welchen? Gerüchtweise verlautet Finanzminister. da sie den richtigen Riecher für neue Steuerquellen besitze. Ich muss schon sagen, Herr Oberst, ich wundere mich, dass die Regierung noch nicht gegen diesen plumpen Schwindel eingeschritten ist. Aber es sind doch Augenzeugen genannt worden, die mir als durchaus glaubwürdig und unbestechlich bekannt sind. Bitte, ich stand eine halbe Stunde vor dem Café Klepov, wo die Nase angeblich Kaffee trinken soll. Nicht die Spur war wahr. Ich sage Ihnen, die Regierung ist in letzter Zeit viel zu lax und lässt den gefährlichsten Gerüchten freien Lauf. Wenn dann einmal wirklich ein Anschlag auf die öffentliche Sicherheit unternommen wird, wird die Bürgerschaft es nicht mehr ernst nehmen. Aber wie denken Sie sich, sollte die Regierung... Zunächst durch ein Verbot aller Dichter, die nicht nachweislich nur die volle Wahrheit schildern. Denn Sie sind es, die... Lieber Hörer, hier senkt sich von Neuem ein dichter Schleier auf die Ereignisse. Denn was sich des Weiteren in diesen Tagen in der Angelegenheit des Majors Kabaljow tat, davon schweigt der große Nikolai Gogol, vermutlich um nicht in den Ruf eines Autors zu kommen, der nicht die genaue Wahrheit übermittelt. Eines aber war pure und volle Wahrheit, so unwahrscheinlich es auch klingen mag. Es war abermals an einem Morgen, als der Herr Major Kabaljow eben erwachte und, wie er es immer zu tun pflegte, im Bett erst kräftig ausrief. Stepan! Stepan! Ja, gnädiger Herr. Bring mir das kalte Wasser ins Bett. Wie der Herr Sanitätsrat empfohlen hat, zu Befehl, gnädiger Herr. Möchte man wissen, wofür das überhaupt nütze ist. Wenn's der Herr Sanitätsrat... Ein Schurke ist er, dass er mir nicht die Nase angenäht hat. So, gnädiger Herr, befehlt ihr noch etwas? Nein, das geht. Das heißt, nein, zieh einen Vorhang auf. Au! Um Gottes Willen, was ist? Verdammt nochmal! Ich hab mich beim Waschen an die Nase gestoßen. An eure Nase? Ja, natürlich. Verzweifelst du denn was? Stepan. Hab ich Nase gesagt? Zu Befehl, gnädiger Herr. Ich bin ein Gespenst. Oder ich habe meine Nase wieder im Gesicht. Wahrhaftig. Gott sei gepriesen, gnädiger Herr. Gib mir den Spiegel rüber. Hier, gnädiger Herr. Wie schön sie wieder drinnen sitzt und ganz ohne Naht, Stepan. Siehst du eine Naht? Wo? Na, irgendwo, ringsherum um die Nase. Wie angegossen. Und jetzt gib mir mal das Taschentuch. Zu Befehl, gnädiger Herr. Hör jetzt zu. Hast du das gehört? Och, und wie? Das muss der Dreck von den ganzen 7 Tagen gewesen sein. Meine Maul, du. Ich habe doch nur sehen wollen, ob die Nase auch funktioniert. Oh, großartig, funktioniert sie nicht. Stepan, ich habe meine Nase wieder im Gesicht. Es ist alles nicht wahr gewesen. Ja, ich habe meine Nase im Gesicht. Ich werde heute zur Staatsrätin Schechtarjow und zur Oberstin Petraschin gehen. Stepan, ja. Pack dich und hol mein steifes weißes Hemd heraus. Ja, ja. Los, und den Galarock. Die Galarock zu befehlen. Und die Lackschuhe. Er wird alles besorgt. Karl, schleich nicht so langweilig herum, mach fix. Und die schwarze Seidenschleife von meinem seligen Herrn Vater her. Der gnädige Herr haben wohl etwas ganz Besonderes vor. Natürlich, und die goldene Schweizer Uhr such mir mal raus. Die ist, glaube ich, im... Los, mach zum Teufel noch mal. Gnädiger Herr. Komm erst mal her, hilf mir mal ins Unterhemd. Ich hab den oberen Knopf nicht aufgemacht. So. So, gnädiger Herr. Ja, und die Siegelmanschettenknöpfe knöpfst du gleich in 2 frische Manschetten. Befehl, gnädiger Herr. Ich glaube, der gnädige Herr werden heute etwas ganz wundervoll Dummes anstellen. Was redest du daher, Stinkmaul? Bin ich eigentlich dein Vetter, du dreckiger Zucker? Nein, gnädiger Herr, ich habe nur... Wenn du nur eine Ahnung hättest, was heute passiert. Gewiss weiß ich nichts, gnädiger Herr. Ich bin ja auch nur ein dummer Klotz. Ja, ich werde heute... Kerl, blick mich doch nicht so saudämlich an. Ich werde um die Hand der... Verdammt noch mal, zieh mir mal die Unterhose hinten in der Taille ein wenig höher. Ja, ja. So, ja. Ich werde um die Hand der Tochter des Oberst Patatschin anhalten. Hol mich dahin, so eine vornehme Dame. Und werde... Mann, was guckst du denn so stur auf meine Nase? Und werde mich bei der Staatskanzlei um einen, ach Gott nochmal, du sollst mich nicht so blödsinnig anstarren, um einen Präsidentenposten oder mindestens um den Posten eines Vizepräsidenten bewerben. Da sieht man doch, wozu eine solche Nase wie die eure gut ist. Das also, lieber Hörer, war die Geschichte von der Nase des Kollegienassessors Kowaljow, die sich vor ungefähr 120 Jahren in Petersburg zugetragen hat. Ich habe es ja gleich gesagt. Du wirst an ihrem Ende ungläubig lächeln. Aber ich meine, wo in der Welt geschehen nicht Dinge, die aller Wahrscheinlichkeit zuwiderlaufen? Gewiss, es kann unserem Nikolai Gogol hier und da auch einmal ein ganz kleiner Irrtum unterlaufen sein. Aber soll einer sagen, was er will, im Großen und Ganzen ist die Geschichte bestimmt wahr gewesen. Nun aber eines willst du natürlich noch zum Schluss wissen, lieber Hörer. Was wurde aus Iwan Jakowlewitsch, dem Bartkratzer vom Himmelfahrtsboulevard? Nun, ist denn das so schwer zu erraten? Natürlich wurde er freigelassen und noch am selben Tag ließ sich jemand bei ihm den Bart schaben. Na, dann mal los. Aber bevor du anfängst, hast du saubere Hände, Iwan Jakowlewitsch? Jawohl, euer Gnaden. Lüg nicht so frech. Bei Gott, ganz frisch gewaschen, euer Gnaden. Das möchte ich dir auch geraten haben. Die Nase. Der Süddeutsche Rundfunk brachte ein Hörspiel von Klaus Kollberg nach der gleichnamigen Erzählung von Nikolai Gogol. Die Rollen und ihre Sprecher waren: Erzähler Pelz von Felinau, Kowaljow Hans Ernst Jäger, Stjepan sein Diener Hans Mahnke, Iwan Jakowlewitsch Max Walter Sieg, Praskowja seine Frau Käthe Lindenberg, der Arzt Gerd Tillkampf, ein Angestellter Joachim Thege. Ferner wirkten mit Karin Schlemmer, Harald Bender, Heinz Baumann, Hans-Helmut Dicko, Dieter Eppler, Kurt Haars, Ulrich Matschos, Fred C. Siebeck, Charles Wirz und viele andere. Ton und Schnitt Walter Jost und Ingeborg Desshoff. Musikalische Akzente Enno Dugend. Regie Gerd Beermann.